Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, schickte den Staatschefs verschiedener Länder, die an ihn zum 5. Todestag von Kim Jong-il Telegramme gerichtet hatten, Antworttelegramme. Unter ihnen sind der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der König des Königreiches Kambodscha, der Präsident der Demokratischen Republik Kongo und der Präsident der Republik Uganda. Kim Jong-un bedankte sich bei ihnen tief für die Telegramme mit Hochachtungsgefühl zum 5. Todestag von Kim Jong-il und äußerte seine feste Überzeugung davon, dass sich die Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen der DVRK und diesen Ländern weiter vertiefen und entwickeln werden. Dann wünschte er ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.